Wein. Oi, oi, oi, der lustigen Wein. Fäkal-Talk, dieser lustigen Wein. Yeah, yeah, yeah, der lustigen Wein. Kotrock. Ihr seid Bravo, Super Show und wir sind Wacken. Das ist auch der Grund, weshalb wir auf euch kacken. Die drei lustigen Wein, oi, oi, oi. Die drei lustigen Wein, Fäkal-Pop. Die drei lustigen Wein, yeah, yeah, yeah. Die drei lustigen Wein, Kotrock. Ihr seid Limo und wir sind Bier. Wir sind super und ihr seid Schier. Die drei lustigen Wein, oi, oi, oi. Die drei lustigen Wein, Fäkal-Pop. Die drei lustigen Wein, yeah, yeah, yeah. Die drei lustigen Wein, Kotrock. Ihr seid Durchfall und wir sind Wurst. Ihr seid schon am Kotzen und wir haben noch Durst. Drei lustigen Wein, oi, oi, oi. Drei lustigen Wein, Fäkal-Pop. Drei lustigen Wein, yeah, yeah, yeah. Drei lustigen Wein, Kotrock. Ihr seid Aspirin und wir sind LSD. Ihr seid Fürstenberg Gold und wir die grüne Fee. Drei lustigen Wein, oi, oi, oi. Drei lustigen Wein, Fäkal-Pop. Die drei lustigen Wein, yeah, yeah, yeah. Die drei lustigen Wein, Kotrock. Die drei lustigen Wein, oi, oi, oi. Die drei lustigen Wein, Fäkal-Pop. Der lustigen Wein, yeah, yeah, yeah. Der lustigen Wein, Kotrock. Der lustigen Wein, oi, oi, oi. Der lustigen Wein, der lustigen Wein, yeah, yeah, yeah. Der lustigen Wein, Kotrock. Die drei lustigen Weine. Die drei lustigen Weine. Die drei lustigen Weine. Oi! Scheiße ist eine künstlerische Herausforderung. Die Scheiße ist so herrlich profan, nicht so wie bei Liebe oder Tod.